Einmal warst du weg, nicht mal ne SMS war ich wert für dich. Räumtest die Bude aus, denn ich war nicht zu Haus. Auch den Hund nahmst du mit. Nur das Polaroid vom Tattoo-Shop, das klebt noch hier. Ganz genau wie unser Liebesschuh an mir. Was ist jetzt mit dem Tattoo auf meiner Haut? Dem Tattoo auf deiner Haut. Jeder Stich war ein Ich liebe nur dich. Bin ich nur noch ein Tattoo auf deiner Haut? So wie du auf meiner Haut. Da steht doch du. Was ist jetzt mit dem Tattoo? Erzähl mir bitte nicht, dein neuer heißt wie ich. Sowas gibt es doch nicht. Und wenn werd ich ihn warnen und ihm einfach sagen, das Tattoo meint mich. Mach doch einfach damit, was du willst. Ich lass meins drauf. Denn tief im Innern geb ich uns nicht auf. Was ist jetzt mit dem Tattoo auf meiner Haut? Dem Tattoo auf deiner Haut. Jeder Stich war ein Ich liebe nur dich. Bin ich nur noch ein Tattoo auf deiner Haut? So wie du auf meiner Haut. Da steht doch du. Was ist jetzt mit dem Tattoo? Für mich bist das doch du. Was ist mit unserem Tattoo? Unserem Tattoo. Was ist jetzt mit dem Tattoo? Auf meiner Haut, dem Tattoo. Auf deiner Haut. Tattoo.